Deutschlandfunk. Corso. Kunst und Pop. Schauspieler, Schriftsteller, Drehbuchautor, Regisseur und Rockschlagzeuger. Sam Shepard hatte viele Gesichter. 1979 gewann er den Pulitzer-Preis für sein Theaterstück Vergrabenes Kind. Über 4 Jahrzehnte von den 70ern bis heute spielte er in Klassikern des Autorenfilms mit. Für die Rolle des Chuck Yeager in Der Stoff, aus dem die Helden sind, wurde er 83 für einen Oscar nominiert. Ein Jahr später die Goldene Palme dann für das Drehbuch zum Wim Wenders-Film Paris, Texas. Gestern ist Sam Shepard im Alter von 73 Jahren gestorben. Unser Filmexperte Hartwig Tegeler hat ihn als Schauspieler und Drehbuchautor seit seinen Anfängen beobachtet. Herr Tegeler, was ist denn Ihre erste Erinnerung an den Schauspieler Sam Shepard? Ganz eindeutig die Rolle, die Sie eben schon zitiert haben. Chuck Yeager aus Philip Kaufmanns Film. Das ist ja ein Film über die Geschichte der amerikanischen Luft- und Raumfahrt. Das geht also bis hin zu den ersten Astronauten. Es geht aber gleichzeitig eben um den Pioniergeist in Reinform. Und das Interessante ist, dass es da eine Figur gibt, eben den Chuck Yeager. Das ist der Pilot, der sozusagen alle Schallmauern durchbricht, und seine jüngeren Kollegen, die ihn vollkommen bewundern, das sind übrigens Ed Harris, Dennis Quaid oder Scott Glenn in frühen Rollen, die können dem in seiner, ja, in seiner Coolness mit dieser Pilotenlederjacke und seiner Lakonie quasi nicht das Wasser reichen. Schallmauer durchbrechen, ja, morgen früh bin ich da. Das ist eine sehr ironische Darstellung des Heldenmythos, aber in dieser Ironie ist genau etwas enthalten, was man bei Sam Shepard in seinen Rollen, die er dann im Kino spielte oder auch dann in Folge spielen würde, immer enthalten ist. Das ist dieser Pionier, der diese neue Grenze, die New Frontier, überwinden wird, egal ob im Planwagen oder eben im Flugzeug. Und dazu braucht es eben diesen Typen, diesen Pionier. Es braucht seinen Mythos. Und das ist Sam Shepard, der natürlich in Philip Kaufmanns Film nicht nur die Flugzeuge fliegt, sondern auch das Cowboy-Pferd reitet. Hat er denn dieses Muster oder dieser ersten Rolle weiterentwickelt für andere Rollen? Ja, es ist weiterentwickelt worden. Also es ist ja auch schon in Der Stoff, aus dem die Helden sind, ironisch gebrochen, weil der Cowboy, der da durch die Wüste reitet, den Cowboy gibt es nicht mehr. Und der Mythos selber hat sich ja auch entlarvt. Der ist sehr viel technischer geworden, eben durch die sich ankündigende Raumfahrt. Aber im Kern ist es eben dieser Typ, der einfach den Westerner in sich trägt. In welcher Gestalt auch immer, ob das die Vergangenheit oder die Gegenwart ist. Es ist dieser Mann, der ganz und gar dasteht, und das meint in gewisser Weise auch dieser Nomen est Omen, dieser Filmtitel, der Stoff, aus dem die Helden sind. Das ist eben der Urstoff, aus dem der gebaut ist. Dann ist das ja eigentlich ein amerikanischer Urstoff, was auch sehr interessant ist, weil Sam Shepard sinngemäß einmal gesagt hat, dass er sich eigentlich nicht vorstellen kann, aus den USA einmal fortzugehen, weil er einfach gemerkt hat, wie sehr ihn die Kultur dieses Landes geprägt hat. Ja, und es ist eben ein amerikanischer Filmstoff. Es ist auch eine Art und Weise, wie bestimmte amerikanische Männerschauspieler spielen auf der Leinwand. Ich erinnere mal so an die Klassiker Gary Cooper, Robert Mitchum, Clark Gable. In diese Reihe gehört für mich auch Sam Shepard, obwohl er ja um einiges jünger ist. Die wirken alle nicht, als ob sie schauspielen, sondern sie wirken eben einfach das, was wir so diese männliche Präsenz auf der Leinwand nennen. Ich habe eben schon gesagt, und das ist in dem Zusammenhang ganz wichtig, dazu gehört natürlich auch eine ganz große Lakonie. Und ich denke, das ist auch in den Stücken, man darf vielleicht daran erinnern, dass Robert Altman mit Fool for Love ein Theaterstück von Sam Shepard inszeniert hat für die Leinwand in den Hauptrollen Kim Basinger und Sam Shepard, spielt in einem Hotelzimmer im Südwesten der USA. Naja, und das ist natürlich auch wieder so dieser Geruch, dieser Hauch von Western, der da mitschwingt. Ja, der Mythos wird immer bei Sam Shepard in der Rolle, im Stoff zitiert, aber er funktioniert eben nicht mehr. Und wie sieht dieser Mythos in der Arbeit von Sam Shepard als Drehbuchautor aus? Wir haben natürlich einen großen deutschen Film, Paris, Texas, von Wim Wenders, geschrieben von Sam Shepard und Wim Wenders. Und da ist auch das alles wieder drin. Also ein Mann kommt aus der Wüste, um quasi seine Familie zu suchen, gespielt von Harry Dean Stanton. Und da ist die Familie auch als, wenn man so will, der Kern des Lebens schon dekonstruiert, schon auseinandergebrochen. Also die Mutter ist nicht mehr da, sie ist in einer Piepshow, Prostituierte, wenn man so will. Der Vater sucht sie, das Kind sieht einfach diese zerbrochene Familie. Und das ist natürlich dann, was ich eben mit der Dekonstruktion des Mythos meinte, das ist bei Sam Shepard natürlich auch eingeschrieben in den Stoffen. auch teilweise, wie gesagt, in den Figuren der guten Filme, die er gedreht hat. Er hat auch teilweise wirklich sehr, sehr Mainstream-Filme gedreht, wo man vielleicht jetzt nicht mehr so viel drüber reden muss. Und dieses Zerbrochene, das ist immer Teil dieser Stoffe, die er da transportiert. Sam Shepard hat ja bis heute als Schauspieler gearbeitet, auch mit einer viel jüngeren Generation von Regisseuren, die mit ihm arbeiten wollten. Wie ist er in seinen Rollen gereift? Also dieser Pionier, diese mythische Figur wird dann zum Vater. Also gerade bei Jeff Nichols, der die wunderschönen Filme Mud oder Midnight Special mit Sam Shepard gemacht hat. Das sind gütige Vaterfiguren, an die man sich anlehnen möchte in einer Welt, die scheint, als sei sie gar nicht mehr gemacht für gütige Väter oder funktionierende Familien. Und da ist es natürlich, jetzt reden wir von der Projektionsmaschine Kino, natürlich ganz gut, wenn wir da so jemanden haben, der in all dieser körperlichen Präsenz, in all diesem Ausdruck, so wie damals eben der Chuck Yeager aus Der Stoff, aus dem die Helden sind, dasteht, an dem wir uns virtuell, imaginativ anlehnen können, Schallmauer durchbrechen, so nach dem Motto, ja, ja, ich bin morgen früh da, keine Worte, Ende, Abspann. Hartwig Tegeler zum Tode von Sam Shepard, der gestern im Alter von 73 Jahren gestorben ist.